Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 503, an Schiller. Wir haben Sie mit Sehnsucht erwartet und, was den Schnupfen betrifft, so hätten Sie ihn nach unsers Fürsten erprobter Theorie eben dadurch kuriert, wenn Sie sich der Luft ausgesetzt hätten. Mich hält das Theaterfest, bei dessen Bau und Einrichtung alle Tage etwas zu ordnen vorkommt, sonst wäre ich schon wieder zu Ihnen hinübergekommen. Hiebei liegt das Gedicht an die Herzogin, finden Sie nun aber auch einen Titel dazu. Das kleine Lied, das ich zurückschicke, ist allerliebst und hat vollkommen den Ton der Klage. Ich habe in den Bogen des Almanachs, die ich besitze, drei nicht unbedeutende Druckfehler gefunden. Pagina 20, vorletzte Zeile, gereht statt gereiht. Pagina 27, im mattisonischen Gedicht, zweiter Pentameter, singt statt siegt. Der dritte fällt mir gegenwärtig nicht ein. Wegen des Umschlags wollen wir gerne mündlich sprechen. Haben Sie nur die Güte, sobald als möglich das bessere Papier herüberzuschicken, damit wir es können färben und die Exemplare drucken und malen lassen. Der Umschlag zu den Propyläen ist auch fertig geworden. Sie sehen einen Probedruck aus der Beilage. Was für mechanische Schwierigkeiten dabei zu überwinden waren und noch sind, ließ sich gar nicht voraussehen. Indessen hat sie der echt deutsche Geist unsers Fasius mit aller Treue bekämpft und ich hoffe, noch manchen Spaß davon zu erleben. Ich habe in allen meinen Papieren herumgedacht und finde nichts, womit ich Ihnen zum Almanach zu Hülfe kommen könnte. Noch zu der vogtischen Hochzeit hatte ich ein Gedicht ganz disponiert, das leider nicht fertig ward, und selbst im Almanach würde es noch immer zur rechten Zeit kommen. Aber woher die Stimmung nehmen? Denn da hat mir neulich Freund Richter ganz andere Lichter aufgesteckt, indem er mich versicherte, zwar freilich bescheidentlich und in seiner Art sich auszudrücken, dass es mit der Stimmung Narrenspossen seien. Er brauche nur Kaffee zu trinken, um so gerade von heiler Haut Sachen zu schreiben, worüber die Christenheit sich entzücke. Dieses und seine fernere Versicherung, dass alles körperlich sei, lassen Sie uns künftig zu Herzen nehmen, da wir denn das Duplum und Triplum von Produktionen wohl an das Tageslicht fördern werden. Übrigens wird dieser edle Freund sich künftigen Winter gleichfalls in Weimar niederlassen und hat schon ein Quartier über unserer kleinen Matitschek gemietet. Ich bin recht neugierig, wie ihm dieses theatralische Haus Amalgam bekommen wird. Übrigens habe ich noch mancherlei Kuriosa aufgespart, weil ich sie hüben oder drüben zu sehen hoffte. Weimar, den 6. September 1798. G.